und Paulus und all die anderen Apostel. Et tu n'es pas différent à Pierre, Paul et les autres apôtres. Amen. Amen. Tu as le même Christ. Amen. Derselbe Christus. Tu as le même Christ. The same Holy Spirit. Derselbe Heilige Geist. Le même Saint-Esprit. The same faith. Derselbe Glaube. La même foi. Amen. 2 Peter 1:1 say talk about. He said we have the same faith like that of Peter. In 2. Petrus 1:1 lesen wir, dass wir denselben Glauben haben wie Petrus. Et dans 2 Pierre 1:1 il nous dit qu'on a la même foi comme Pierre. 2 Peter 1. Wir lesen 2. Petrus 1. 2 Pierre 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Second Peter 1, verse 1. 2 Petrus 1, vers 1. 2 Pierre 1, verset 1. It says Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us. You get it there. Mm. We have the same faith. Mm. He's talking to those that have the same faith with them. Mm. Amen. Amen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Er spricht zu Leuten, die denselben Glauben haben wie er. Et verset 1, on a écrit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus Christ. And that faith is through the righteousness of God and our Savior. Jesus Christ. Amen. That faith is not based on what you do, but what he did. Amen. The finished work of Christ. Amen. Und that's why they are the same. Und dieser Glaube basiert nicht durch das, was du getan hast, sondern er basiert auf die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und deswegen ist es derselbe Glaube. Et la justice que Pierre mentionne ici, c'est pas la justice de l'homme, mais c'est basé sur la justice de Jésus Christ. We are so different. Are you getting something here? Wir sind so anders als die Menschen dieser Welt. Et nous sommes différents aux gens ici de ce monde. You better believe you are different from Satan. Und du solltest glauben, dass du anders bist, anders als der Satan bist. Et tu dois croire et savoir que tu es différent au diable. You better believe that you are different from a dead man. Und du solltest lieber. Those of you that work in the hospital, you can see a dead man and somebody alive. They are so different. Und dir sollte bewusst sein, dass du anders bist als eine tote Person für diejenigen, die beispielsweise in Krankenhäusern arbeiten und du eine tote Person siehst. Dir sollte klar sein, dass du anders bist als diese Person. Et pour les gens, bien pour, oui, pour les gens qui travaillent à l'hôpital, vous devez savoir quand vous voyez un homme mort, vous êtes différent à cette personne que vous voyez. Jesus said they are dead. Denn Jesus bezeichnet diese Menschen als tot. Parce que Jésus dit qu'ils sont morts. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly read from 1 Peter 4, from verse 1. Wir lesen, I want us to come here. Wir lesen 1. Petrus 4, Vers 1. 1 Pierre 4, verset 1. He said, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind. Mm. For he that has suffered in the flesh has ceased from sin. Is somebody getting it? Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ the truth is all for you, you suffer in the flesh. If your focus is Christ, it is all about Christ for you. That's how you suffer for Christ. Mm, and you suffer in the flesh. You are seized from sin. Wenn es dir nur um Christus allein geht, dann hast du damit auch gleichzeitig im Fleisch gelitten und gleichzeitig auch mit der Sünde abgeschlossen. So wie im Vers. Also ich nochmal übersetzen. Wenn es für dich nur um Jesus Christus geht und du nur Jesus Christus siehst, bedeutet das, dass du im Fleisch leidest, also dass du, so wie Jesus Christus gelitten hast, im Fleisch leidest und halt gleichzeitig auch dadurch die Sünde, also die Sünde damit stirbt, die Sünde damit abgeschlossen hast. Okay. Donc, si par exemple tu souffres dans la chair, tu le fais quand tu vois seulement Jésus-Christ. Et quand tu vois Jésus-Christ, c'est là aussi où tu as fini avec le péché. Non. It means if you can see Christ in everything, you are no longer here. Genau. It's somebody that is here that sin. Yeah. A dead man cannot see. Yeah. Denn wenn es dir nur um Christus geht und du nur Christus siehst, dann hast du mit dieser Welt hier abgeschlossen und du siehst diese ganze Welt hier nicht mehr. Du siehst das System dieser Welt nicht mehr. Du siehst diese Sünde dieser Welt nicht mehr. Und deswegen hast du mit der Sünde abgeschlossen, weil es dir nur noch um Christus allein geht und das Fleisch dadurch gelitten hat und die Sünde damit gleichzeitig auch abgeschlossen wurde, weil du nur noch deinen Fokus auf Christus hast. Verset 1, de 1 Pierre 4, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini, a fini avec le péché. Donc ça montre que quand ta concentration est vers Jésus-Christ, tu as fini avec, tu n'as rien à voir avec le péché, puis rien à voir aussi avec le monde. If Christ is everything, no Satan can steal your joy. Wenn Christus alles für dich ist, dann kann der Teufel dir deine Freude nicht nehmen. Er kann dir deinen Frieden nicht nehmen. Er hat gar keine Macht mehr bei dir. Et si si Jésus-Christ est ta joie, là le diable est plus capable à voler ta joie. Amen. Amen. Remember James, he said, if you have respect for a person, you sin. Erinnert euch an Jakobus, wo steht, dass wenn man eine Person respektiert oder Ansehen hat vor einer Person, dann sündigt man. Et même dans le livre de Jacques, on a écrit quand on respecte une personne, quand on commence à considérer les gens, c'est là même on commet un péché. Amen. If you respect a person because he's old, you are a sinner. Denn wenn du eine Person ansiehst oder Respekt vor einer Person hast, weil sie beispielsweise älter ist, weil sie höheren Alters ist, dann sündigst du, weil du das Fleisch siehst und weil du die Person und das Fleisch betrachtest. Dans Jacques, on a aussi écrit quand, par exemple, tu respectes ou bien tu préfères une personne parce qu'elle est plus âgée que toi, tu commets un péché. Praise the Lord. Und wir lesen die Stelle jetzt, Jakobus. Jacques. James 2, please. Jakobus 2. Jacques 2. Vers 9. Jakobus 2, Vers 9. Jacques 2, verset 9. Vers 8 talk about love. God kind of love and not this the love of this world. Mm-hmm. You see that? Mm-hmm. If you fulfill the royal law, according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself, you do well. It's talking about God kind of love. Mm-hmm. Not love until they provoke you, they offend you. Mm-hmm. In Vers 8 geht es um die Liebe Gottes, Gottes Liebe und nicht die Liebe dieser Welt, nicht dass man die Menschen liebt, weil sie einen nicht provozieren oder dass man sie liebt, solange die Menschen einen nicht auf die Nerven gehen oder einen nicht provozieren. Das ist nicht die Liebe, von der hier gesprochen wird, sondern es geht um Gottes Liebe. Dans verset 8 de Jacques 2, on a écrit, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, verset 8 parle de l'amour de Jésus-Christ et pas l'amour de l'homme où tu aimes cette personne jusqu'à ce que tu aies provoqué ou bien offensé. And that love is Christ himself. Und diese Liebe ist Christus selbst. Et l'amour que Jacques parle de ce que Jacques parle ici est Jésus-Christ. And that's why no one can love that love without Christ. Amen. Loving that love in him and through him. Und deswegen ist niemand in der Lage, diese Liebe zu lieben ohne Christus selbst. Yeah. Die Liebe durch ihn zu leben ohne Christus selbst. Mm-hmm. Et c'est ça pourquoi personne est capable à aimer quelqu'un ou bien d'aimer quelqu'un avec l'amour de Jésus-Christ sauf sans Jésus-Christ. Donc tu as besoin de Jésus-Christ pour aimer avec l'amour de Jésus-Christ. Vers 9 said everything should be based on Christ. Mm-hmm. Und in Vers 9 lesen wir, dass alles auf Christus basiert werden. Should be Christ, must be Christ. Verset 9. verset 9 nous montre que tout est basé sur Jésus-Christ. Ça doit être basé sur Jésus-Christ. He said, but if you have respect to a person, you commit sin. Wenn ihr aber die Person if you respect somebody because it's your mother, it's your father, if naturally, it's a sin. Wenn ihr aber die Person angeht, so begeht ihr, anseht, so begeht ihr eine Sünde. Wenn du eine Person ansiehst, weil es deine Mutter ist, weil es dein Vater ist und du hast Respekt vor der Person, weil sie älter ist, weil sie dich auferzogen hat oder so, dann ist das eine Sünde. Und vielen Leuten gefällt dieser Vers nicht, aber es ist eine Tatsache. Und er schreibt, aber wenn ihr die Akzeption der Person macht, ihr commettet ein Péché, ihr seid condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc ça nous montre que quand tu préfères une autre personne à cause de l'âge, parce que c'est ta mère ou quelque chose comme ça, tu commets un péché naturellement. It is honor Christ. Denn es geht darum, Christus zu ehren und Christus Amen. Allein anzusehen. Parce qu'il s'agit d'honorer Jésus-Christ. Amen. Amen. Until you honor Christ, any honor you honor your parents is fake. Solange du Christus nicht ansiehst, ist dein Ansehen, mit dem du deine Eltern siehst oder ältere Menschen siehst, ist nichtig. Et quand tu honores pas Jésus-Christ, mais quand tu honores pas Jésus-Christ, mais tu es là pour ta famille là, tu mens, c'est pas l'amour de Dieu, mais tu honores tes parents quand tu aimes Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You respect people because of Christ. Du respektierst Menschen und siehst Menschen an wegen Christus und wegen Christus allein. Et tu respectes toujours les gens à cause de Jésus-Christ. I don't want you to respect me because of my age. Und ich will nicht, dass du Respekt vor mir hast wegen meines Alters. Je ne veux pas que tu me respectes à cause de mon âge. Respect the Christ in me. Amen. Sondern respektiere den Christus in mir. Respect le Christ en moi. Amen. And that's how I respect the Christ in you. Und so werde auch ich den Christus in dir respektieren. C'est comme ça, moi, je vais respecter le Christ en toi. No matter how small you are, never see your body. I see the Christ in you. Amen. Egal wie natürlich gesehen klein die Person ist oder jung die Person ist, ich sehe das Alter nicht, sondern ich sehe Christus in dieser Person. Et n'importe quel âge tu as, je vois seulement le Christ en toi. Naturally, we have three children. If I respect a person, those three children will only be my children. But I respect the Christ in everyone. And that's why you are all my children. Amen. I don't know if you are getting it. Natürlich gesehen habe ich. And that's why I treat you equal. Are you getting it, please? Natürlich gesehen habe ich drei fleischliche Kinder. Und wenn ich Ansehen hätte vor der Person, dann würde ich nur meine eigenen Kinder respektieren. Aber weil ich den Christus in euch sehe und weil ich nur das Ansehen von Christus sehe, respektiere ich jeden einzelnen von euch, der hier ist. Und deswegen seid ihr alle meine Kinder. Par exemple, naturellement, j'ai trois enfants. Ici, je respecte, mais je préfère quelqu'un là. Je voulais préférer même mes trois enfants, même parce que nous sommes maintenant en Christ. Vous tous, vous êtes mes enfants et je vous traite tout pareil. Je ne fais pas une différence parce que vous êtes tout le Christ. Before I do anything with you, I think of Christ so much because I know I'm dealing with Christ once I'm dealing with you. Before I never see you as somebody else. I see only Christ. That is what Paul said in 1 Corinthians, 2 Corinthians, they are all there. Bevor ich irgendwas in Bezug auf euch tue oder entscheide, sehe ich immer Christus. Und deswegen habe ich auch großen Respekt davor, weil ich den Christus in euch sehe. Et toujours avant que je parle avec vous, en général, je fais quelque chose avec vous. Je pense toujours de Jésus-Christ, parce que c'est la même chose comme avec Paul. Il a dit qu'il tremblait devant les enfants de Dieu, et pas à cause de leur position naturelle, mais à cause de Jésus-Christ. You know, if we want to just quickly look at example, one finger here, then let us go to example. Wir schauen uns ein paar Beispiele an und beginnen in 1. Korinther 2. There are very many, but let's go to one. 1 Corinthians 2. From verse 1, please. 1 to 3 or to 4. 1. Korinther 2 ab 1. 1 Korinther 2, Vers 1. Are we there, please? He said, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech, or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ, and him crucified. Mm. And then, you know, it's not about you, your body, but Christ. Amen? Mm. And in verse 3, it says, and I was with you in weakness and in fear and much trembling. Why? Because of the Christ in you. Mm. Mm. Amen? Amen. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you get it. Mm-hmm. Amen. Ich hoffe, ihr versteht das. Let us learn to see Christ in everything. Lass uns lernen, Christus in allem zu sehen. Et on doit apprendre de voir Jésus-Christ en tout. Amen. Amen. And that's how that love, that joy, that peace, that everything, the respect can be permanent. Und deswegen wird das Ansehen halt auch ewiglich bleiben, weil es halt auf Christus basiert. Und genauso auch die Liebe, die Freude, alles, weil es alles auf Christus basiert. Et c'est ça pourquoi on doit voir Jésus-Christ en tout. C'est comme ça comment l'amour, le respect, mais oui, en général, tout va rester permanent parce que c'est basé sur Jésus-Christ et qu'on voit seulement Jésus-Christ. You all know Nini. Et kennt alle meine Tochter Nini? Et vous tous vous connaîtrez. My daughter, amen. Nini. I hate Nini. To see her as my daughter-in-law. I don't like it. I hate it. I want to see the Christ. I want to see the Christ. Mm. Und mir gefällt es gar nicht, Nini als meine Schwiegertochter zu sehen. Ich hasse es, sie als meine Schwiegertochter zu betrachten, denn ich will nur Christus sehen. Ich will sie nur als Christus betrachten. Et vous tous, vous connaissez Nini. Moi, je déteste de le voir comme ma belle-fille, mais je veux seulement voir Jésus-Christ en elle. If I see daughter-in-law, I will hate her. She cannot even live with me. Wenn ich sie als meine Schwiegertochter betrachten würde, dann würde ich sie hassen. Sie wäre noch nicht mal in der Lage, mit mir zu leben. Et si je voulais voir Nini comme ma belle fille, là, je voulais même le détester, parce que là, elle ne serait même pas capable à vivre avec moi. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Mm. We should learn to see Christ alone. Mm. Wir sollten lernen, nur Christus zu sehen. Et on doit apprendre de voir seulement Jésus-Christ. And I want her to see me as a son of God. Und ich will das der Schwieger Wort. Und auch und ich möchte, dass auch sie mich nur als als Sohn Gottes sieht und nicht als Schwiegermutter. Et puis moi, si je veux qu'elle me voit comme fils de Dieu et pas comme sa belle-mère. The flesh profited nothing. Denn das Fleisch nützt nichts. Mm. Parce que la chair, ça sert à rien. It is the spirit that gives life. Amen. Es ist der Geist, der Leben gibt. I love that. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Amen. It is when we see Christ that we can live forever together. Denn nur wenn wir Christus sehen. Even we are, something can come in between, but Christ is always there. Mm. So whatever it is. Amen. Denn nur wenn wir Christus sehen, werden wir in der Lage sein, auch zusammen leben zu können. Egal, ob irgendwas dazwischen kommt. Wir werden trotzdem in der Lage sein, zusammen zu leben und die Sachen gemeinsam zu meistern, weil wir Christus sehen, ineinander und in den Sachen. Et seulement quand on voit Jésus-Christ, on sera toujours capable à vivre ensemble et puis d'avoir une relation, parce qu'on voit toujours Jésus-Christ en tout. I choose Christ. Ich habe mich für Christus entschieden. And I want everyone to choose Christ, please. Und ich möchte, dass jeder Einzelne auch Christus wählt. Et moi aussi, je veux que tout le monde choisisse Jésus Christ. Amen. What makes me angry is when others are not choosing Christ. Was mich ärgert, ist, wenn andere nicht Christus wählen. Et je me fâche quand je vois que les autres ne choisissent pas Jésus Christ. Amen. Remember, be angry and sin not. Erinnert euch, sei wütend, aber sündige nicht. La Bible nous dit qu'on peut se fâcher, mais on ne doit pas pécher. The Lord did not say don't be angry. He said be angry. It's a command. Denn der Herr sagt nicht, dass wir nicht wütend sein sollen. Wir dürfen wütend sein. Es ist sogar ein Gebot. Et la Bible nous dit qu'on peut, on doit être fâché, C'est un commandement. Amen. And that's why if it's somebody's, go to Ephesians 4. Let's quickly go there, then we come back. Amen. Ephesians 4, please. Believe me, Ephesians 4. On Sunday, Ephesians we also 4. Talked about it. Amen. Ephesians 4. It's a command that we are angry. He gave us temper. Es ist ein Befehl, dass wir wütend sein sollen, denn er hat uns diese Emotion gegeben. C'est un commandement qu'on doit être fâché parce que c'est lui qui nous a donné toutes ces émotions. Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 24. Praise the Lord. It says, be ye angry and sin not. Praise the Lord. Amen. Let not the sun go down upon your. Don't allow it to cool down. Let it be very hot. That anger. Very, very hot. Are you getting it? Neither give place to the devil. Are you getting it, please? Ephesians 4, verset 26. Because if you allow it to cool down, you are giving space to the devil. Und unser Zorn, also zündet ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Unser Zorn gilt dem Teufel und deswegen sollten wir nicht zulassen, dass unser Zorn schmaler wird und dass unser Zorn erlischt, sondern er sollte immer da sein, weil wenn er erlischt und wenn er schmaler wird, dann geben wir dem Teufel Raum und das sollte nicht sein. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ça nous montre ici qu'on doit être, on doit avoir la colère contre le diable, puis on ne doit jamais arrêter d'être fâché contre le diable, sinon on va donner même l'accès au diable. Satan is lies. Hasse den Teufel und seine Lügen. Déteste le diable et ses mensonges. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then back, quickly go back to 1 Peter again, please. Zurück zu 1. Petrus. On rentre à 2 Pierre, 1 Pierre. Vers 2. 1 Petrus 4, Vers 2. 1 Pierre 4, verset 2. That he no longer should live the rest of his life, of his time in the flesh, of the lust of men, but the will of God. Amen. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. When we walked in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banqueting, and abominable idolatries. Verse 4. Verset 4. Wherein they think it's strange that you run not with them to the same access of riot, speaking evil of you. They know you in the past, but they don't know you now. Sie kennen deine Vergangenheit und sie kennen dich aus der Vergangenheit, aber sie kennen dich jetzt nicht und heute nicht. Et les gens te connaissent à travers ou bien de ton ou à travers ton passé, mais maintenant ils ne te connaissent pas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Christ is the difference. Christus ist der Unterschied. Le Christ est la différence. Amen. Amen. Your body might look the same, but the difference is Christ. Eure Körper sehen vielleicht von außen gleich aus, aber der Unterschied ist Christus. L'extérieur ou bien ton corps est peut-être comparable avec de ceux du monde, mais la différence est Jésus-Christ. We might even have the same problem, but Christ is the different. Und wir könnten sogar dasselbe Problem haben wie die Menschen dieser Welt, aber der Unterschied bei uns ist, dass wir Christus haben und sie nicht. Et peut-être c'est même qu'on a les mêmes problèmes comme les gens de ce monde, mais la différence est Jésus-Christ. We might even have the same sicknesses and diseases. You know, doctor will check it and see it is the same. Are you getting it? But the difference is Christ. Und wir könnten sogar dieselbe Krankheitsdiagnose haben mit den Menschen, aber der Unterschied ist, dass wir Christus haben und sie nicht. Et naturellement, on peut avoir la même maladie comme les autres, mais la différence est Jésus-Christ. Amen. Also our properties. Und auch unsere Besitztümer. Et même nos biens. Everything they are Christ. Es ist alles Christus. Du et Jésus Christ. Our account is Christ. Unser Konto ist Christus. Amen. Notre compte de banque est Houses, cars, whatever, just name them. Unsere Häuser, unsere Autos, alles was wir besitzen. Nos maisons, nos voitures, tout ce qu'on possède est Jésus Christ. Don't doubt yourself, please. Unterschätze dich nicht. Ne te sous-estime pas. Even when you are no longer here. Und selbst your wenn body, du, if the body even, you know, you are no longer here, like Elisha, for example, go to 2 Kings. You can see Elisha's body raise the dead. Amen. Und selbst wenn wir, wenn unser Körper stirbt und wir diese Erde verlassen, wir werden es am Beispiel von Elijah sehen, dass selbst Elijah, als er gestorben ist, hat seinen Körper immer noch Menschen geheilt. Et même si tu quittes cette monde, que tu pars au royaume des cieux, tu es toujours avec le Christ. On peut le voir aussi dans l'histoire d'Élie, dans Deuxième Roi, où une personne a été ressuscitée à cause de son, à travers son corps mort. Praise the Lord. Hallelujah. You can check it by yourself. Amen. Because of time. 2 Kings 13, verse 20 and 21. Lest es bitte zu Hause aufgrund der 2. Könige 13. On va lire 2 Rois 13 à la maison. Amen. 20 and 21. Vers 20 und 21. Lest es bitte zu Hause. Verset 20 et 21. On va les lire à la maison. Elisha was dead. Elisa war tot. Elie était mort. And he was buried. Und wurde begraben. Il a été enterré. I hope you know Elisha. Ich hoffe, ihr kennt Elisa. J'espère. Was a man of God. Er war ein Mann Gottes. Mm-hmm. C'est pas Élie, c'est Élisée. Et il était un homme de Dieu. Amen. Amen. Where they kept his body. Und wo, dort, wo man seinen Körper gehalten hat. Et là, on a retenu son corps. That body was not just a body. Und es war kein natürlicher Körper. Et son corps n'a pas été un corps naturel. His bones were not just bones. Und seine Knochen waren nicht nur natürliche Knochen, sondern es waren übernatürliche Knochen. Et son os n'était pas l'os naturel, c'était surnaturel. The bones raised the dead. Und die Knochen waren in der Lage, Tote von dem Leben wieder aufzuerwecken. Et son corps a été capable à ressusciter les morts. No matter how our body is, it is Christ. Und egal in welchem Zustand unser Körper sich befindet, es ist Christus. Et dans n'importe quelle situation notre corps se trouve, c'est toujours Jésus Christ. It may not be naturally beautiful. Christ was not beauty. Und vielleicht sieht there was no beauty in Jesus Christ. Und vielleicht sieht unser Körper natürlich gesehen nicht schön but aus. It was Christ. Und auch bei Christus lesen wir, dass er keine schöne Gestalt war, aber er war trotzdem Christus. Et on peut voir aussi même dans la vie de Jésus-Christ qu'il n'avait pas la beauté naturellement, il était personne dans ce monde. Amen. Mais on peut voir que son Azar corps a été capable à changer tout, à changer la vie des gens. Wir lesen Jesaja 53. On va lire Isaïe 53. Vers 1 und 2. Verset 1 et 2. Praise the Lord. Alléluia. It says, who have believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form, nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. No beauty in Christ. Jesus, he was not beautiful, he was ugly, we judge it. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. He was Christ. Christus war natürlich gesehen keine schöne Person, aber er war dennoch Christus. Dans verset 2, on a écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc ici, on peut voir clairement que Jésus-Christ n'a pas été joli. Amen. Amen. You know how people desire beautiful people today. Und wir wissen, wie die Menschen heutzutage nach Schönheit trachten like und nach Schönheit not like jagen. Not Jesus. Und jeder möchte so schön sein wie in den Magazinen, aber keiner möchte so sein wie Jesus. Keiner trachtet nach Jesus. Et on peut voir comment l'homme désire toujours les gens beaux, mais personne veut être comme Jésus-Christ. I mean, no one. Everybody want to be like him, except Jesus Christ. Mm. We don't want to be like that person. Mm. Jeder würde sich wünschen, wie eine gewisse Person zu sein und trachtet danach so zu sein wie eine Person, aber Jesus Christus würde nicht nach dieser Person trachten, würde nicht sagen, oh, ich bin nicht hübsch und möchte gerne so sein wie diese Person, würde keine andere Person beneiden. Aber die Menschen beneiden andere Menschen, aber Jesus Christus würde keine andere Person beneiden. Mm-hmm. Et on peut voir aussi comme tout le monde désire de être comme les gens qui sont beaux, comme les stars par exemple, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui refuse d'être comme les gens que le monde désire. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Everybody. Amen. Mm-hmm. No, you know, everybody wants their desire to be beautiful. Yeah. But Jesus does not desire. He just desires everything of his Father. Mm-hmm. Jeder strebt danach, schön zu sein und hübsch auszusehen, aber Christus hat niemals nach solchen Sachen gestrebt oder nach diesen Sachen Ausschau gehalten. Er wollte nur so sein wie sein Vater und hat nur seinen Vater gesehen. Et tout le monde veut être beau, bien attractif, mais pour Jésus-Christ, ce n'était pas important. Lui voulait être agréable à son Père. The Bible says no beauty in him. Die Bibel sagt hier, dass er keine Pracht in sich hatte, dass er nicht schön war. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ avait aucune beauté dans sa vie. Don't condemn your body. Und deswegen verfluche deinen Körper nicht. C'est ça pourquoi arrête de condamner ton corps. Even your height, your weight. Oder auch deine Größe oder dein Gewicht. How you look. Wie du ausschaust. Et c'est pourquoi tu dois arrêter de de condamner ta taille ou bien la façon comment tu es, ton extérieur en général. You are Christ. Amen. Du bist Christus. Amen. Tu es le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Not you to admire, to desire in Christ Jesus, but he was the Christ. Es gab nichts, was es irgendwie zu beneiden. Zu beneiden, danke, gab in Christus, aber er war dennoch Christus. Et dans Jésus-Christ, on peut voir qu'il n'y avait rien à même. Donc tu ne pouvais pas être jaloux de Jésus-Christ parce qu'il n'était pas beau. Amen. Amen. People want to be admired. Aber viele möchten beneidet werden. Mais beaucoup de gens veulent être désirés. That is not Jesus. Aber das ist nicht Christus. Mais ça ne vient pas du Christ. Amen. His father already admired him. Sein Vater hat ihn bereits beneidet. Son père lui a déjà désiré. Amen. Your father admires you. Und dein Vater no matter how you look. Beneidet dich ebenfalls, egal wie du aussiehst. Bewundert. Bewundert. Et ton père t'admire déjà n'importe comment tu es. Praise the Lord. Hallelujah. I will quickly go through some few things then we close. Amen. The time has come. Mm-hmm. To be in heaven. Just be there for people cannot qualify you. Once wenn it comes du, to Christ's world. Mm-hmm. Wenn du ein Mensch bist oder eine Person bist, die sehr oft für Menschen da ist und sehr hilfsbereit ist und immer da bist für Menschen, das ist nicht das, was dich qualifiziert, um im Himmelreich zu sein, basierend auf dem System von Christus. Et le fait que tu es là pour les gens, que tu es toujours gentil, tu es toujours ouvert, ou bien en général une bonne personne dans la chair, c'est pas ça ta qualification pour entrer au royaume des cieux. Even just be there for the ministry. Und selbst wenn du für die Gemeinde da bist. Et même si tu es là pour l'église. You cannot qualify. Es qualifiziert dich nicht. Ça ne peut pas te qualifier. Amen. Amen. That's why the Bible says, if you even give your body to be born, it profits you nothing. Deswegen sagt die Bibel auch, selbst wenn du deinen Körper hingibst, um verbrannt zu werden, dann nützt es dir nichts. Et c'est ça pourquoi la Bible nous dit que même si tu donnes ton corps pour être, tu donnes ton corps comme sacrifice, ça te sert à rien. But being there for people in Christ Jesus is what qualifies you. It's your qualification. Aber für Menschen da zu sein in Christus, das ist deine Qualifikation. Everything must be in Christ Jesus. Denn alles muss auf Christus Jesus basieren und Christus sein allein. Mais quand tu es là pour les gens en Christ, c'est ça ta qualification. Quand tu es là pour les enfants de Dieu, parce que tout doit être basé sur Jésus Christ. It is like giving. It is like living godly. Living godly does not qualify you. It's living godly in Christ Jesus. Es ist genauso wie die Menschen, die danach trachten, göttlich zu leben, Gebote zu halten und göttlich zu leben. Das ist einfach dieses göttliche Leben, was man sozusagen auch kennt, die eine Liste abzuhaken, dass man ein göttliches Leben lebt. Das ist nicht das, was dich qualifiziert, sondern ein Leben zu leben in Christus Jesus, wo Christus dein Leben ist. Das ist das, was dich qualifiziert. Et même si, par exemple, tu vis une vie divine, ça ne peut pas te qualifier, mais seulement quand tu as une vie divine en Christ, c'est ça ta qualification. Praise the Lord. Alléluia. Wir lesen 2. Timotheus. 2 Timothée. Amen. Living godly does not qualify you in the kingdom of heaven. It will never qualify you to be there. Ein göttliches Living godly in Christ Jesus. Ein göttliches Leben zu leben, wird dich nicht qualifizieren, im Himmel zu leben, sondern ein Leben in Christus zu leben. Das ist das, was dich qualifiziert, denn alles muss Christus allein sein. Et que tu as une vie divine, c'est pas ta qualification, mais seulement quand tu as une vie divine en Jésus-Christ, c'est ça ta qualification. 2 Timothée 3:12. 2. Timotheus 3, Vers 12. 2 Timothée 3, verset 12. Il s'agit, yea, and all that we live godly in Christ Jesus suffer persecution. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the difference is Christ. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und wir sehen hier, dass der Unterschied hier auch Jesus Christus ist. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ça montre que tout est basé sur Jésus-Christ. No matter how godly you live, without Christ Jesus, it's rubbish. Egal wie gottesfürchtig du lebst, ohne Jesus Christus ist das sinnlos. N'importe comment tu essaies de vivre divine, si c'est pas divine en Jésus-Christ, ça sert à rien. Praise the Lord. And please, you are to know how to live godly in Christ Jesus. Und du solltest wissen, wie du gottesfürchtig in Christus Jesus lebst. Et tu dois savoir comment tu peux vivre divine en Jésus-Christ. Amen. It is by depending on Christ. Und zwar, indem du dich auf Christus verlässt. Et c'est quand tu le fais quand tu dépends à Jésus-Christ. It is by believing Christ. Indem du Christus glaubst. Quand tu crois Jésus-Christ. It is by depending on the finished work of Christ. Indem du dich auf sein vollbrachtes Werk verlässt. Et quand tu te soumets, tu fais confiance à son œuvre accomplie. It has nothing to do with how good you are. Und es geht nicht darum, wie gut du bist. Es ist nicht important, es s'agit pas de ta bonté, de ta propre bonté. If you like, you adopt the whole world. To never qualify you. Wenn du willst, könntest du sogar die ganze Welt adoptieren und alle Kinder, die in irgendwelchen Heimen sind, adoptieren. Selbst das würde dich niemals qualifizieren. Et si tu veux, tu peux même Tu peux même adopter le monde entier, mais ça va pas te qualifier. I'm giving people money, amen. You know, just empty your account. It never qualify you. Oder Menschen Geld geben, Unmengen an Summen spenden. Das alles wird dich niemals qualifizieren. Ou bien que tu donnes tout ton argent pour être là pour le monde, c'est jamais ta qualification. You know, people talk about good Samaritan. The only good Samaritan is Christ. Und viele Menschen sprechen von einem guten Samariter, aber der einzig wahre und gute Samariter ist Jesus Christus. Et le monde parle toujours d'un bon Samaritain, mais le seul bon Samaritain c'est Jésus Christ. How to live godly in Christ Jesus is not I don't lie, I don't steal, I don't fornicate. Gottesfürchtig in Christus Jesus zu leben bedeutet that nicht. That is religious word. Gottesfürchtig in Christus Jesus zu leben bedeutet nicht zu sagen, ich stehle nicht, ich lüge nicht. Das ist nicht Christus, das ist Religion. Et tu n'es pas qualifié parce que tu ne mens pas, tu fais pas la fornication, bien que tu ne voles pas. Ça c'est pas la qualification, ça c'est la religion. It is not based on what we do, but what he did for us. Amen. Denn es basiert nicht auf dem, was wir tun, sondern das, was Christus für uns getan hat. Et ta qualification est pas basée sur tes propres œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ. Religious world, everything is about you, but in Christ's world, everything is about Christ. In der religiösen Welt geht es nur um dich, das, was du tust, wie du abschneidest, aber in Christus geht es nur um Christus allein. Et au monde religion, on peut voir comment l'œuvre de l'homme est vraiment au centre de la vie de l'homme. C'est toujours ton œuvre est toujours au centre. Mais chez Christ, il s'agit seulement de son œuvre, de son propre œuvre. If you look at this verse 12 again, it says, "Yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Mm-hmm. It talks about persecution. The Muslims are being persecuted today. Mm-hmm. Religious people are being persecuted, not only you. Mm-hmm. Und hier in Vers 12 lesen wir, dass hier auch Verfolgung erwähnt wird, aber auch die Muslimen und die religiösen Leute werden heutzutage verfolgt, nicht nur du. Et ici dans verset 12, on peut lire que tous ceux qui veulent vivre pieusement, donc divine en Jésus-Christ, seront persécutés. Mais aujourd'hui, on peut voir aussi que par exemple les musulmans ou bien les juifs, par exemple, eux aussi sont persécutés. Mais la différence est que les enfants de Dieu sont persécutés à cause de Jésus-Christ et pas à cause de la religion. Les musulmans vivent godly, mais not in Christ Jesus. All this religion, they live godly even more than you, but not in Christ Jesus. And they are being persecuted heavily. All die Muslime beispielsweise leben gottesfürchtig. All diese Menschen in Religion, die leben alle gottesfürchtig, sogar mehr als du. Aber sie leben ohne Jesus Christus. Et on peut même voir que tous les gens, donc beaucoup de gens religieux sont persécutés. Puis on peut voir comment eux aussi, ils vivent divine selon la religion, même plus que toi, mais ce n'est pas le salut. Le salut est seulement à travers de Jésus-Christ. What is the difference? It is Christ Jesus. Was macht den Unterschied? Jesus Christus. Qu'est-ce que la différence? La différence est Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. And their persecution is not for Christ's sake. Und in ihrer Verfolgung geht es nicht um Christus Jesus. Et dans leur qui sont persécutés, c'est pas basé sur Jésus-Christ. Amen. Something is there for them. The evil spirit is there for them. Denn der böse Geist ist da für sie. Et il y a quelqu'un qui est là pour eux, c'est l'esprit malin. But for us, we have the Holy Spirit. Aber für uns ist der Heilige Geist da. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. That is the Spirit of Christ. Wir haben den Geist von Christus. Et c'est l'esprit du Christ. Who is always there for us. Der immer da ist für uns. Qui est toujours là pour nous. He is always our helper in everything. Er ist in allem unser Helfer. Et en tout, il nous aide toujours. Including persecution. Und auch in Verfolgung. Et même dans la persécution. If you read Romans 1 from 1 to 5. Romans 5, sorry. From 1 to 5. Mm-hmm. Und das lesen wir in Römer 5 ab 1 bis 5. Romans 5, Verset 1 à 5. Talks about the Holy Spirit as our helper. Und da geht es um den Heiligen Geist als unseren Helfer. Et là on dit que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre consolateur. Because if you choose Christ Jesus, there is great persecution. Mm-hmm. Denn wenn du Christus Jesus wählst, dann wird es eine große Verfolgung geben. Et quand tu choisis Jésus-Christ, tu vas être persécuté. Amen. Also Matthew 5 also talked about the persecution. Amen. That the Holy Ghost is there to also help us. Amen. Und auch in Matthäus 5 lesen wir von der Verfolgung und dass der Heilige Geist da ist, um uns zu helfen. Et même Matthieu 5 parle aussi de la persécution, puisque le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Without the Holy Spirit, you will not rejoice in persecution. Ohne den Heiligen Geist wirst du nicht in der Lage sein, dich zu erfreuen innerhalb der Verfolgung. Et sans le Saint-Esprit, tu vas pas être capable à te réjouir dans la persécution. Amen. You know, Matthew 5 talks about that we should rejoice in persecution. We need the Holy Spirit. Amen. That will help us in persecution to rejoice. Amen. In Matthäus 5 steht, dass wir uns erfreuen sollen in der Verfolgung und wir brauchen den Heiligen Geist, um dies zu tun. Et Matthieu 5 nous dit qu'on doit se réjouir dans la persécution parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour le faire. Amen. Persecution for choosing Christ. Verfolgung um Christus Jesus willen. La persécution à cause de Jésus-Christ. For being there for Christ. Weil man für Christus da ist. Parce que tu es là pour le Christ. It also means suffering for Christ's sake. Und das bedeutet auch, leiden zu müssen um Christus willen. Das signifie aussi que tu souffres pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Amen. And because of time, I will quickly go to a place that I want to talk about also today. Mm-hmm. One of us needs our help. Eine von uns benötigt unsere Hilfe. Et une de nous a besoin de l'aide. Our sister, our mother in Christ needs our help. Unsere Mutter, unsere Schwester in Christus braucht unsere Hilfe. Notre mère et notre sœur a besoin de l'aide. De notre Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Please be there for her. Bitte seid da für sie. Et s'il vous plaît, soyez là pour votre mère et sœur en Christ. We are not there for her because she is related to Papa. Wir sind nicht da für sie, weil sie fleischlich gesehen mit Papa verwandt ist. Et nous sommes pas là pour elle parce qu'elle est la membre de famille de Papa. We are there for her because she is a son of God. Amen. Sondern wir sind da für sie, weil sie ein Sohn Gottes ist. Mais nous sommes là pour elle parce qu'elle est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. In 1 Peter 5:10 talks about suffering for a while. In 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir, dass wir für eine kurze Zeit leiden müssen. Et 1 Pierre 5, verset 10 nous dit qu'on doit souffrir pour un temps. A part of the suffering, what we wanted to buy, we will not buy them because we want to be there for God's children. Mm-hmm. Is somebody getting mm-hmm. it? Und Teil dieses Leidens kann auch sein, dass wir eine gewisse Sache kaufen wollten und diese Sache nicht mehr kaufen, weil wir für Kinder Gottes stattdessen da sein wollen. Et une partie de la souffrance est qu'on ne peut plus acheter une certaine chose parce que nous sommes là pour les enfants de Dieu. We wait for our priority. Und for Christ's sake. Wir evaluieren unsere Prioritäten um Christus willen. Et on doit changer nos priorités à cause de Jésus, grâce à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. In 1 Corinthians 16, we will go to this very one, please. Mm-hmm. Because I've been rushing. Amen. Wir lesen 1. Korinther 16. 1. Korinther 16. 1. Korinther 16. Here, Paul is doing the same thing here. He said, now concerning the collection for the saint, as I have given order to the churches of Galatia. 1. Korinther 16, Vers 1. Even so do ye, upon the first day of the week, let every one of you lay by him, by him a stock, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's talking about being there for the saints. Es geht darum, für Kinder Gottes da zu sein. Verset 1 dit qu'on doit être là pour les saints. Amen. If you also go to John 13. John 13. You see it in verse 3 also, if you read it. And when I come, Vers 3, whosoever you shall approve by your letter, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Then please quickly go to John 13. Wir lesen Johannes 13. On vient de lire 1 Corinthiens 16, verset 3, et maintenant Jean 13. Praise the Lord. John 13. John 30 from verse 12 to 17. Johannes 3, Vers 12 bis 17. Johannes 13, Vers 12 bis 17. Jean 13, Vers 12 à 17. He says, so after he had washed their feet and had taken his garment and was sat down again, he said unto them, know ye what I have done to you. 13. You call me master and lord, and you say, well, for so I am. Verse 14. 14. If I then, your lord and master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Verse 15. But I have given you an example. Christ is our example. Christus ist unser Vorbild. Der Christ ist unser Exempel. That you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, says, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Praise the Lord. Amen. He's talking about we should be there for one another. Es geht darum, dass wir füreinander da sind. Donc, si ça montre qu'on doit être là pour l'un l'autre. That every mother needs your help. Unsere Schwester im Herrn benötigt unsere Hilfe. Et notre sœur en Christ, Tantine Ewemadé, a besoin de notre aide. Let us be there for her. Lasst uns für sie da sein. Et on doit être là pour elle. Amen. It is not because she is related to one of us. Und es geht nicht darum, dass sie mit einem von uns verwandt ist. Et ce n'est pas parce que charnellement elle est la sœur de papa. Amen. I've heard about, you know, our relation that needs. Because I see Christ. Und mir geht es auch nicht darum, was für einer Beziehung ich zu ihr stehe, sondern mir geht es nur um Christus und ich sehe nur Christus. Es ist nicht important quelle relation on a avec elle, c'est seulement basé sur Jésus Christ. On doit voir seulement Jésus Christ. Amen. Some of you already know her. Einige von euch kennen sie bereits. Et certains entre vous la connaissent déjà. She is really part of us. Sie ist wahrhaftig ein Teil dieser Gemeinde. Elle fait vraiment partie de cette église. She even blessed the ministry from Nigeria. Und sie segnet auch diese Gemeinde von Nigeria aus. Et elle bénit l'église à travers des Nigériens. So also our family, we have family everywhere in Congo also. Our mother, our sister there also. Und wir haben auch Familie in Kongo. Et nous avons aussi une famille au Congo. Amen. Amen. This our sister was so sick. Und unsere Schwester war sehr krank. Et notre sœur a été vraiment malade. Était vraiment malade. She was admitted in the hospital. Und sie wurde ins Hospital eingewiesen. Et on l'a transférée à l'hôpital. We thank Christ Jesus that she is healed today. Und wir danken Jesus Christus, dass sie heute geheilt ist. Et on remercie Jésus Christ qu'aujourd'hui elle est guérie. She needs us both spiritual and physical. Und sie braucht uns sowohl geistig als auch physisch. Elle a besoin de nous spirituellement et physiquement. Very soon we are going to send her money because the hospital bill, everything there, they are so expensive. Please, she needs your help as the Lord directs you. Mm-hmm. Amen. Und wir haben vor, sehr bald Geld nach Nigeria zu versenden, weil Krankenhausrechnungen in Nigeria sehr hoch sind und wir bitten euch, dass auch ihr, wenn möglich, ihr unterstützen könnt, so wie der Herr euch leitet. Et parce qu'elle a été à l'hôpital, elle a maintenant les dettes. C'est toujours comme ça en Afrique, en fait. Et c'est ça pourquoi bientôt on peut envoyer l'argent pour qu'elle soit capable à payer toutes ses dettes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In 1 Peter 4, verse 7 to the end, talked about suffering for choosing Christ. In 1. Petrus 4 lesen wir darüber, dass wir leiden müssen für Christus Willen. Et en Pierre 4 dit qu'on doit souffrir, ou qu'on va souffrir pour Jésus-Christ. And not suffering as a religious person. Und nicht leiden zu müssen aufgrund von Religion. Mais pas la souffrance à cause de la religion. And not suffering as a good man. Und auch nicht zu leiden als guter Mensch. On ne souffre pas aussi parce que nous sommes des bonnes what this world call good man. Das, was diese Welt als gutmütig betrachtet. C'est que le monde appelle une bonne personne. They're not good before Christ. Aber was nicht gut ist vor dem Herrn. Mais très souvent, c'est pas bien devant Jésus-Christ. We already know places in the Bible that said there is no good in man. Und wir kennen bereits viele Stellen in der Bibel, wo steht, dass es keinen guten Menschen hier gibt auf Erden. Et on connaît déjà beaucoup de versets bibliques où on a écrit qu'il n'y a rien de bon en homme. Amen. Dans l'homme. No, Ecclesiastes, Proverbs, Romans. Look, mm-hmm. they are all talking about there's no good in man. Mm. In Prediger, in Römer, in Lukas, in so vielen Bibelstellen wird darüber gesprochen, dass es in den Menschen nichts Gutes gibt. Même dans l'Ecclésiaste ou bien Proverbe, Romain, Luc, tous ces passages nous disent que l'homme n'est pas bien, n'est pas bon. Praise the Lord. Alleluia. In heaven, there is no shame. We go from there on Sunday. Once you belong to heaven, your secret is exposed. Mm. Und im Himmelreich gibt es keine Scham. Sobald du zu Jesus Christus gehört, werden alle deine Geheimnisse entlarvt. Et au royaume des cieux, il n'y a pas la honte, parce que dès que tu appartiens au royaume des cieux, tes mystères, tes secrets sont maintenant ouverts. I hope you get it. Mm-hmm. Because he is light. Denn er ist das Licht. Parce qu'il est la lumière. Light exposes everything. Und das Licht entlarvt alles. Et la lumière expose tout. And if you become light, you will not be ashamed. Und wenn du jetzt zum Licht wirst, dann wirst du auch keine Scham in dir tragen. Et si tu es la lumière, tu n'aurais pas honte. Praise the Lord. Alleluia. Let us close there. Here, please. Amen. Amen. We continue as the Lord directs us. On Sunday. Amen. Am Sonntag machen wir weiter mit der Botschaft. Dimanche, on va continuer avec le message. Christ is the difference. That's the topic.